Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, hier habe ich mal den Antragstext, über den wir reden wollen, in den Chat gepostet. Ah, Dankeschön. Ja, hier habe ich mal den Antragstext vom WP42 in den Chat gepostet, über den wir heute reden wollen. Der Antrag ist überschrieben mit Neustart Drogen- und Suchtpolitik. Und ich glaube, da muss man auch ganz, ganz viel neu starten. Denn wir treten ja laut unserem Grundsatzprogramm und aus voller Überzeugung dafür ein, dass wir riskanten Drogengebrauch durch Prävention entgegenwirken und gleichzeitig in der Tertiärprävention Risikokonsumenten und Schwerstabhängigen Therapieangebote machen. Und das Ganze soll auf Selbstverantwortung basieren. Das heißt, der Staat soll eigentlich nur dort eingreifen, wo zum Beispiel die Leute, die Drogen konsumieren, durch Verschmutzung gefährdet werden oder wo das organisierte Verbrechen unterwegs ist. Und in diesem Viereck haben ganz, ganz viele Leute aus der AG Drogenpolitik und aus dem AK Drogen NRW und aus der IG Sucht in Berlin und aus der IG Sucht und Drogen sich zusammengesetzt und haben gesagt, nee, sowas wie wir fürs Grundsatzprogramm gemacht haben in Offenbach, das passiert uns jetzt beim Wahlprogramm nicht mehr. Wir legen einen großen gemeinsamen Antrag, der unter all diesen Gruppen abgestimmt ist, vor. Und hier sind ja im Raum ganz, ganz viele Leute, die daran mitgearbeitet haben. Und die werden jetzt die Module dieses Antrags im Einzelnen mal ein bisschen beleuchten. So, wo geht's denn los? Der Andreas wollte uns was erzählen über Mündigkeit braucht Bildung. Prävention ist die Grundlage. Ja, es geht letztendlich darum, dass die Priorität in der AG Drogenpolitik die Prävention ist. Wird auch im Folgenden noch öfter kommen. Es geht darum, dass in den Wahlprogrammanträgen das Parteiprogramm ebenfalls eingeflossen ist. Also ich sag nur eben Bildung. Die Überschrift ist letztendlich, dass Mündigkeit braucht Bildung und Prävention ist die Grundlage. Und das ist eben, wie gesagt, eben auch eine Priorität in der Drogenpolitik, dass jemand mündig ist, kann eben auch nur stattfinden, wenn er gebildet ist. Und es geht eben darum, selbstverantwortliche sozialverträgliche Kultur entwickeln zu können, statt einer Bevormundung. Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang, wenn man also hingeht und zum Beispiel eine Droge sehr differenziert betrachtet, als Rauschgift zum Beispiel, und man kommt dann auch mit diesem in Kontakt, raucht von mir aus ein Joint, dann ist die Hemmschwelle für andere Drogen relativ gering, weil ich einfach gar nicht weiß, dass es da wirklich Unterschiede gibt. Ich kann nicht differenzieren. Das ist eigentlich so der Hintergrund dieser Überschrift beziehungsweise dieses Teilantrages. Ich bin eigentlich damit durch. Fragen jetzt oder später? Wie ist das gedacht? Lass uns erstmal durch die Anträge durchgehen. Der nächste Punkt geht über schulische Prävention. Ich kann ja ausrasten. Ich könnte eben bis auf die Barrikaden gehen. Oh, wenn wir heute getrollt werden sollen, herrlich. Dirk, ich denke, wir sollten vielleicht doch wirklich jeden Punkt erstmal einzeln diskutieren und vielleicht ein Zeitlimit setzen, dass wir dann nicht zu weit durchkommen. Sonst wird das nachher zu weit in den Themen gefächert. Und dann wieder zum Anfang zurückzukommen, ist meiner Meinung nach schwierig. Wie seht ihr das? Genau. Ja. Okay, dann machen wir das so. Hat jemand denn dazu Fragen oder Anmerkungen? Ah, Moment, der wohlhabende große Penis hat... Da weigere ich mich aber, die zu beantworten. Ja, lassen wir ihn doch erstmal fragen, oder? Jojo. Okay, das war jetzt eine schöne Frage. Vielen Dank dafür, wohlhabender großer Penis. Ich glaube, heute wird das irgendwie nichts mit unserem Podcast. Okay, gibt's noch eine ernst gemeinte Frage? Ach, derselbe, okay. Gut, dann vielleicht doch die zweite Position zur schulischen Prävention. Ja, wir haben uns innerhalb des Präventionsbereichs natürlich auch besonders mit dem Thema Prävention an Schulen auseinandergesetzt, weil dort eben die Grundlagen für Mündigkeit jedweder Art gelegt werden. Und darum ist es auch da schon im Kindesalter, bereits in der Primarstufe, speziell tiefergehend dann natürlich in der Sekundarstufe, wichtig, kompetenten Unterricht zu machen und Drogenpräventionsunterricht oder Informationsunterricht nicht in zweimal zwei Stunden über 4 oder 5 Jahre mal eben abgehakt zu haben, sondern dass es fortlaufende Bildungskonzepte sind, die altersgerecht und entsprechend dem Lebensstand der Kinder, später Jugendlichen, dann auch eben folgen und up-to-date sind und wirklich mit einer überzeugenden, ernst gemeinten, aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommenden Information überzeugen. Das ist etwas, das Prävention heute an Schulen sehr häufig nicht schafft, wenn dieses alles gefährlich, Finger weg und bloß nicht. Und dann am nächsten Wochenende kommen die Eltern wieder sturzbesoffen nach Hause. Das überzeugt nicht. Das ist keine ehrliche Prävention und damit wird man den Jugendlichen und den Kindern gegenüber unglaubwürdig. Es gibt wunderbare Konzepte, die wir uns angeschaut haben. Eins davon, da bin ich ein ganz großer Fan von, nennt sich Klasse 2000. Und dort wird ein ziemlich breit gefächerter Persönlichkeitsbildungsprozess begleitet. Unter anderem eben auch in der Sucht- und Drogenmündigkeit. Und daran angelehnt fordern wir eben die flächendeckende Einführung solcher Programme überall in Deutschland, weil die Pilotprojekte in Hessen und teilweise in NRW wirklich fantastische Ergebnisse und Zahlen vorlegen. Die hinterfragen sich immer wieder selbst, die arbeiten immer mit Vergleichsgruppen und können daher jetzt über mittlerweile ja 12, fast 13 Jahre von sich wirklich behaupten, sehr erfolgreich in ihrem Tun zu sein. Gibt es dazu Fragen? Eine Anmerkung vielleicht. Ich bin an einem Projekt dran, da geht es um Lebenskompetenz. Das geht im Vorschulalter los und wird dann die gesamte Schulzeit irgendwann so vielleicht im Jahre 2020, 2021 gelaufen. Und da habe ich diesen Aspekt natürlich auch mit reingebracht, weil ich denke, da kann man von allen Seiten machen. Dieses Schule 2000 ist ja auch schon ein etwas älteres Konzept und sollte man also in breiter Basis an allen Punkten, wo es sich anbietet, einbringen mit. Ja, das ist, wie gesagt, ein älteres, es ist ein sehr erfolgreiches, wird aber auch ständig neu evaluiert und entwickelt sich permanent weiter. Also das ist nichts, was irgendwo vor 13 Jahren mal auf ein Blatt Papier geschrieben wurde und wo sich jetzt jeder dran zu halten hat, so nach dem Buchstaben, wie es da steht, sondern das Konzept in all seinen Punkten wird regelmäßig, ich glaube sogar alle halbe Jahre, testet sich selbst und hinterfragt seine eigenen Ergebnisse. Und aufgrund dieser Prüfungen wird auch das Konzept eben, wie gesagt, ständig weiterentwickelt. Da kommen dann zum Beispiel Dinge rein, die vor 5 oder 8 Jahren überhaupt noch keinen Stellenwert hatten. Nur so als Stichwort Legal Highs. Das ist ja etwas, das auch besonders Jugendliche leicht ansprechen kann. Das gab es vor 8 Jahren noch gar nicht auf dem deutschen Markt in nennenswerter Weise. Jetzt ist es überall verfügbar. Im Internet kann jeder bestellen. Jedes Kind kann das da bestellen. Und also muss das auch in diese Konzepte mit einfließen. Sind diese Programme frei verfügbar, sozusagen unseren Commons-Ideen genügend oder sind das proprietäre Programme, die von irgendjemandem veranstaltet werden? Nein, es sind Konzepte, die, soweit ich weiß, lizenzgebührenfrei zumindest den Bildungseinrichtungen überlassen werden. Umsetzung, sprich die entsprechend geschulten Pädagogen, dafür muss dann die Schule selbst sorgen. Und da bin ich jetzt im Moment echt überfragt, wie es da im Detail an der einzelnen Schule passiert. Ich habe mich mehr mit den Ergebnissen und den Werdegängen dieser Konzept, mit beim Einsatz dieser Konzepte beschäftigt. Okay, wenn wir hier irgendwelche Programme nennen, dann meinen wir natürlich die stellvertretend für alle Programme dieser Art, ne? Das ist richtig, ja. Nun ist aber auch so, dass man besonders bei 2, 3 Konzepten, die ich mir sehr genau angeschaut habe, alle Lehrinhalte, alle Stufen, alle Abläufe quasi online jetzt schon einsehen kann. Da kann jeder Pädagoge sich einfach nehmen, wie das rechtlich dann ist, weiß ich nicht. Aber zur Verfügung gestellt wird, ist schon mal so völlig transparent und das finde ich schon mal sehr piratig. Prima, haben wir dazu noch was? Noch eine Frage oder eine Anmerkung? Dann möchte der Axel uns, glaube ich, was über die Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erzählen. Ja, gerne. Hallo. Ja, was der Andi gerade gesagt hat, das hat ja vor allen Dingen auf die primäre Prävention gezielt in den Schulen, wo eben halt natürlich von vornherein auch auf die vollständige Abstinenz abgezielt wird. Aber das ist natürlich nicht realistisch und wenn wir glaubwürdig sein wollen als Piraten, dann müssen wir Prävention bezüglich sekundärer und tertiärer mit betrachten. Und das heißt eben halt, dass nicht die völlige Abstinenz das Ziel dann immer sein kann, sondern auch eine gewisse Toleranz. Und da geht es dann natürlich über andere Kanäle, zum Beispiel Streetworker oder Sozialarbeiter. Entschuldigung, ich bin ab und zu mal hier rausgerutscht. Nein, du warst wunderbar zu verstehen. Okay, ja, es ist halt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir müssen halt auch ein bisschen von dem Image der Kifferpartei weg, ne? Weil das ist so, wird ja immer so in der Gesellschaft so ein bisschen, so, wenn man so Leute hört, ach ja, ihr wollt ja nur alles legalisieren und so weiter und da müssen wir halt ein bisschen differenzierter arbeiten und das haben wir jetzt auch gemacht. Und sagen eben halt, dass wir schon für Prävention sind, aber eben halt zum Teil akzeptierend eben halt, dass wir den Leuten ja eben halt ein Leben ermöglichen wollen, wo sie auch mit ihrer Sucht, wenn sie eben halt nicht zu vermeiden ist, eben halt dann doch helfen können. Eine gewisse Akzeptanz. Axel, über welche Substanzen redest du gerade? Meinst du jetzt nur Dinge, die heute als illegal klassifiziert sind? Ja, danke für deinen Einwand. Wir sind halt, es geht natürlich nicht nur um die stofflichen Süchte, wie jetzt, ich sag mal, Cannabis, Heroin etc., sondern es geht natürlich auch um nicht stoffliche Süchte, wo wir uns auch mit beschäftigen und was immer mehr Thema ist, ich sag mal Internetsucht etc. Aber da sind wir jetzt von programmatisch noch nicht so wahnsinnig weit, also wohl in den Grundzügen jetzt, was die Prävention betrifft, dass wir uns drum kümmern wollen, aber eben halt noch nicht ganz ausgearbeitet. Ich hatte die Zwischenfrage ein bisschen anders verstanden, ob es wirklich nur um die illegalen stofflichen Süchte ging. Ich denke, da werden die legalen stofflichen nachher auch noch eine Rolle spielen, aber da kommen wir dann noch drauf. Und ich habe trotzdem mal eine Bitte. Wir reden hier dauernd von Prävention. Ich bin überzeugt davon, dass ganz viele Leute, die heute auch hier sind, den Präventionsbegriff so nicht kennen. Das richtet sich jetzt auch nicht unbedingt an dich, sondern vielleicht an alle Vorredner oder so, dass wir den Begriff nochmal so ein bisschen aufdröseln. Was ist eigentlich mit Prävention gemeint? War das jetzt eine Frage an mich, Berliner? Na, eigentlich allgemein in die Runde, weil die Vorredner haben auch von Prävention geredet und haben es einfach nur benutzt, aber ich glaube, die Tragweite dieses Begriffes ist nicht allgemein bekannt, auch durchaus an Tom Kahler oder an Christina, also die haben sich ja da ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Wenn Dirk erlaubt. Wollt ihr? Dirk erlaubt selbstverständlich, er hofft sogar. Also Prävention heißt ja, Krankheit oder Schäden durch Erkrankung zu vermeiden oder zu mindern. Wir haben hier vor allem in den Bereichen die Primärprävention, das heißt, da geht es um die Verfügbarkeit von Stoffen, das Angebot, Suchtvorbeugung. Wir haben dann die Sekundärprävention, das heißt, wenn schon ein missbräuchlicher Konsum eingetreten ist, also immer bezogen auf Drogen, Alkohol und so weiter, können verschiedene Maßnahmen wie kontrollierter Gebrauch oder auch erste Therapieversuche oder so eingesetzt werden, um weitere Schäden oder Verschlimmerung der Situation zu vermeiden. Drogenkonsumräume gehören auch dazu, also Schadensminderung. Wir haben dann die Tertiärprävention, da geht es um Therapie bei Abhängigkeit oder Rehabilitation bei Abhängigkeit und so weiter. Genau, das ist. Wir verstehen auch unter Prävention, also Aufklärung, also auch Aufklärung eben von Nichten, von allen, dass alle Bescheid wissen über Stoffe und Wirkung. Ja, was Tom Kahler beschrieben hat, das sind die drei von vier Säulen der deutschen Drogenpolitik, ne? Also Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Wobei die dritte Säule ja eigentlich im Wortsinn nicht mehr wirklich Prävention ist, weil sie eigentlich nur noch Therapie bedeutet. Aber sie wird halt in diesem Kontext immer auch als Tertiärprävention so betitelt, wurde sie immer und wir übernehmen den Begriff. Prävention heißt verhüten, vermeiden von Problemen und oder eben in den zweiten und dritten Stufe dann Reduzierung von Problemen. Und das so könnte man vielleicht Prävention als Begriff erklären. Genau, es geht nämlich hier nicht darum, Leute daran zu hindern, einen Stoff zu konsumieren, sondern um das Verhindern, dass das negative Folgen zeigt. Ne? Muss man halt wissen, gegen was sich die Prävention richtet. Aber es ist schon eine sehr ungewöhnliche, also im Sprachgebrauch, ne? Leuten, die jetzt nicht vom Fach sind, sehr ungewöhnliche Begriffsbildung, die aber im Fach offensichtlich vollkommen gängig ist. Ne? Ja, wobei ich die dritte Säule durchaus auch als Prävention sehe. Prävention zum Beispiel vor Rückfälligkeit. Nehmen wir mal nur das Beispiel Alkohol, wo wir eine relativ hohe Rückfallquote haben. Da sollte man den Begriff durchaus auch zulassen und darüber nachdenken. Wir werden an einer anderen Stelle später nämlich noch darauf kommen, warum das jetzt so wichtig ist und warum ich gerade diesen Einwand bringe. Also der Begriff ist dafür zugelassen. Das ist ein ganz gebräuchlicher Fachterminus. Eben, deshalb haben wir ihn ja auch einfach so übernommen. Auch wenn man da jetzt, wenn man Korinth scheißen wollte, dann könnte man da vielleicht dran rumhadern. Aber eigentlich ist es feststehender Begriff und da werden wir nicht dran deuteln. Ne? Also Tertiärprävention ist vor allem, weitere Schäden zu verhindern. Und das heißt manchmal einfach auch nur Schadensminimierung, Schadensbegrenzung, obwohl man die Krankheit an sich so nicht mehr aufhalten kann. Da würde zum Beispiel der Bereich Substitution auch drunter fallen. Fixerstuben. So. Ich hätte jetzt die gute Möglichkeit, auf Modul 5 überzuschwenken. Wenn ja, da jemand mehr fragen. Hallo Heide, schön, dass du da bist. Wo ist die Heide? Die Heide ist nicht da. Deshalb, ist nicht da. Okay. Ja, weil Tom Kall hat sich ja angeboten, hatte gerade dafür. Ja, das Modul Werbung, das ist ja jetzt gerade eine Form der Tertiärprävention oder der Primärprävention, wenigstens die Leute da nicht hinzuführen, das ist doch eine wunderbare Überleitung und das wollte uns sowieso Tom Kahler vorstellen. Genau, also keine Werbung für Drogen ist vor allem erstmal auch Primärprävention. Wir unterteilen noch in die Bereiche Verhaltens- und Verhältnisprävention. Wir haben oben die Verhaltensprävention vor allem beschrieben, also dadurch, dass Kinder mehr Selbstbewusstsein kriegen, ihre Grenzen kennenlernen, Risiken einschätzen lernen, können wir auf der Verhaltensebene viel bewirken und wir können aber in den Verhältnissen auch viel bewirken. Zum Beispiel haben wir das bei uns hier über, meinetwegen bei den Alkopops, dass sie verteuert wurden, das ist eine Verhältnisprävention. Und zum Beispiel bei Alkohol ist ja immer die Werbung auch sehr kritisch betrachtet durch die Suchtfachverbände. Wenn wir sagen, wir wollen Drogen als Genussmittel, den Drogenkonsum als im Bereich der Genussmittel ermöglichen, dann müssen wir natürlich auch da Prinzipien anwenden, die wir auf bisherige Suchtmittel, legale Suchtmittel anwenden wollen, weil auch die Alkoholwerbung ist ja noch erlaubt. Aber es ist deutlich, dass damit sehr viele Kinder und Jugendliche quasi angefixt werden, weil hier Inhalte vermittelt werden, Gefühle, Idealvorstellungen von Männlichkeit, Sportlichkeit oder auch von Geselligkeit und so weiter, die Kinder für sich dahingehend verarbeiten, dass sie es erreichen wollen, gerade wenn sie schüchtern sind, glauben, das mit dem Suchtmittel machen zu können. Wir müssen das natürlich auf den Bereich Drogen auch beziehen, wenn wir die Erfahrung haben, dass im Bereich des Alkoholkonsums die Werbung absolut schädlich ist. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Vielleicht noch, also da im Nachgang bezüglich Alkohol, diese NAT-Studie vielleicht mal erwähnen, wenn gewünscht. Ja, das hast du schon erwähnt, dann erzähl uns was. Ja, diese Studie befasst sich mit einer Menge von stofflichen Süchten und Drogen und da kommt bei raus, dass die Gefährlichkeit letztendlich von ich habe ein Echo, ja, danke, dass die Gefährlichkeit von Alkohol, ich glaube sogar noch höher ist als von, wenn ich es richtig habe. Alkohol ist laut NAT-Studie die gefährlichste Substanzsucht, weit, weit oberhalb von Heroin und Crack und was alles irgendwie einem so fürchterlich gefährlich vorkommt. Ich glaube, das ist vor allem, weil die Fremdschädigung auch in den Index eingerechnet worden ist, nicht nur die Selbstschädigung. Ja, wenn man sich die Studie mal genau anschaut, dann merkt man, dass dort verschiedene Gewichtungen vorgenommen wurden. Es gibt auch verschiedene Grafiken innerhalb dieser Studie, auf die sich gerade bezogen wurde. Eine davon wertet tatsächlich Alkohol als schädlichste aller dort gelisteten Substanzen. Und da hast du recht. Der Grund dafür ist, dass eben in diesen Index der gesamtgesellschaftliche Schaden eingerechnet ist. Nicht so sehr unbedingt nur der persönliche oder der hohe Suchtfaktor oder ähnliche Einzelfaktoren. Also das Gefächer der Einflussgrößen dort, der hat Alkohol dort ganz nach oben gespült. Aber auch in den anderen, wo es dann um Suchtgefährlichkeit geht, persönlichen Schaden oder nur der gesellschaftliche Schaden, immer ist Alkohol unter den Top 3 in der Nähe von Crack und Heroin und Meth. Ne? Wen wundert's? Ne? Wundersam ist eher der Umgang damit. Ja, wer mag denn jetzt das Modul 6 übernehmen? Oder gibt's noch Fragen? Ja, vielleicht nur eine Feststellung, dass Nikotin und Tabak in dieser Rangreihe etwas weiter hinten steht. Aber nur so als Feststellung im Raum. Ah, apropos, was mir gerade einfällt. Viele denken ja, dass es ein Werbeverbot für Zigaretten schon gibt. Aber ich gehe ja immer in der Fußgängerzone bei uns im Land. Bitte? Würde ich später machen, oder? Wir haben dafür einen extra Punkt, glaube ich, ne? Ah, okay, dann machen wir es später. Einverstanden. Wer möchte denn das Modul 6 übernehmen, Verbraucherschutz? Christine, magst du das machen? Ja, sie wäre danach, glaube ich, schon wieder dran, ne? Kann ich sonst gerne machen. Ja, mach du das, Andi. Ja gut, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt aufhabt und lest. Wenn ihr das so lest, diesen Absatz zu Verbraucherschutz auch für Drogenkonsumenten, dann findet ihr da auch im Geiste schon wieder die Präventionsphilosophie wieder. Natürlich das Wissen um die Wirkung und Inhalte von Rauschstoffen ist Grundlage einer des präventiven Gedankens. Und wenn wir hier eine Meldestelle fordern, wo Drogenkonsumenten sich informieren können über Reinheiten, die ja nun auf dem ständig mit anderen Reinheitsgraden versehenen Schwarzmarkt echt eine große Gefahr für den Konsumenten darstellen, dann ist auch das wieder ein Stückchen präventiver Gedanke, den wir dahinter haben, um eben das Risiko zu minimieren. Wenn schon Konsum da ist und den wird kein Gesetz und keine Strafe verhindern können, hat er jedenfalls nie, dann sollten wir also als Gesellschaft eben der Verantwortung stellen, dann diesen Konsum wenigstens so risikoarm wie möglich zu ermöglichen. Und am Ende bedeutet das auch, dass für Schwerstabhängige eben entsprechende Rückzugsräume, Druckräume da zur Verfügung gestellt werden. Das auf allen Ebenen. Ob das jetzt eine Beratung ist, die schon früh greifen soll, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher bei sich selbst merkt, oh, ich kiff wahrscheinlich ein bisschen viel, dann ist das eine. Bis hin zu jemandem, der sagt, ich bin jetzt tatsächlich schwerstabhängig und ich brauche zumindest die Möglichkeit, mich da nicht noch mit Sekundärkrankheiten, so epidemiologischen Dingen wie Hepatitis oder HIV zu infizieren, da eben die entsprechenden Rahmenbedingungen zu bekommen. Das kann unsere Gesellschaft sehr leicht leisten, sie will es nur an verschiedenen Stellen nicht. Und so teuer ist das Ganze nicht, wenn man sieht, was an anderen Stellen für Geld rausgeschmissen wird, dann sollten wir uns das wirklich als Gesellschaft nicht versagen, da eben so für die Konsumenten auf allen Ebenen da zu sein, von Anfang an und auch, wenn es ganz nach hinten losgegangen ist. Über was für Summen reden wir da, Andi, weil du gesagt hast, werden große Summen in andere Dinge investiert, in was für Dinge und wie viel ist das? Nimm jetzt ein x-beliebiges Ministerium, wo dort Mittel in Abermilliardenhöhe rausgepulvert werden. Wir geben, ich glaube, für den gesamtpräventiven Bereich in Deutschland 1,4 Milliarden Euro aus. Auf der anderen Seite steht für die Repression 4,5 Milliarden zu Buche. Da will ich jetzt gar nicht so unbedingt aufrechnen, aber alleine an der Stelle merkt man, dass diese 1,4 Milliarden, das ist gerade im Gesundheitssektor eine Summe, die ist ein Witz. Selbst wenn man die nur auf 2 Milliarden aufstocken würde, wäre eine flächendeckende Angebote in vielen dieser Punkten schon möglich. Verdoppelt man diese Summe, dann können wir hiermit alles finanzieren, was wir hier aufgeschrieben haben. Und was den Bundeshaushalt angeht, sind 2 oder 4 Milliarden Euro nun wirklich nicht die Welt. Und das könnte vielleicht kommen wir nachher noch auf eine Idee, wie wir das finanzieren könnten. Genau, vorher gibt es noch Fragen zu diesem Themenbereich, Drug-Checking, Meldestelle, konsumbegleitende Programme und so weiter. Hätte ich jetzt doch mit der einen oder anderen Frage gerechnet. Aber nee. Ich frage jetzt einfach mal hier in die Runde rein. Leute, wie wichtig haltet ihr denn den Verbraucherschutz auch für Drogenkonsumenten? Oder ist das einfach kein Thema, weil man über Drogenkonsumenten nicht spricht, weil die ganz weit weg sind und weil die uns ja eigentlich so nicht interessieren? Ich frage das einfach mal so in die Runde jetzt rein vom dicken Engel. Ist schon sehr wichtig. Sind Drogenkonsumenten wirklich so weit weg? Wie viel Konsumenten von Cannabis haben wir denn? Und wie viel Konsumenten von Alkohol in Deutschland? Aber Alkohol ist doch keine Droge, Monopol. Da muss ich mich aber bös vertan haben. Also offizielle Stahlzahlen sprechen so bei sowas 4,5 Millionen Cannabiskonsumenten. Dunkelziffer dürfte da durchaus noch ein Batzen höher liegen. Aber Alkohol, ja, ich glaube, wir haben eine Lebenszeitprävalenz von, ich glaube, 93% bei Alkohol. Lebenszeitprävalenz heißt, dass so ziemlich jeder Mensch in Deutschland irgendwann in seinem Leben Alkohol trinkt. Und ich meine, es liegt bei 60% Menschen, die irgendwann in ihrem Leben mal auch einen riskanten Konsum praktiziert haben. Und das sind schon Werte, die erreicht überhaupt kein anderer Stoff. Ich möchte da auf zwei Beispiele. Ja, bitte. Cannabis ist in Städten auch sehr weit verbreitet. Also ich kann spricht nur niemand über, es darf niemand drüber sprechen. Also da muss ich dich, glaube ich, ein bisschen berichtigen, Christina. Zumindest so vor einem Jahr ungefähr habe ich mal so eine Analyse dazu gesehen, dass auf die Einwohnerzahl umgerechnet der ländliche Bereich dem städtischen in diesem Punkt überhaupt nicht mehr hinterher steht. Ich möchte mal auf zwei Sachen aufmerksam machen, die sind teilweise schon etwas älter. Die eine ist sehr bekannt, die andere ist weniger bekannt, die mit Alkohol und Verbraucherschutz durchaus was zu tun haben. Vielleicht die bekanntere ist die Panscherei mit dem Wein, aber es gibt auch eine etwas unbekanntere, und zwar gibt es im Osten eine Firma, ich sage jetzt den Namen nicht, die stellt relativ billigen Schnaps her, wo eigentlich dann nach einer gewissen Zeit bekannt wurde, dass dort in, ich sag mal, gesundheitsschädigendem Maße Methanol drin war. Sowas hätte man natürlich im Sinne des Verbraucherschutzes, nicht nur im Sinne der Lebensmittelkontrolle, da ist es ja scheinbar nicht aufgefallen, hätte man da natürlich einen Blick drauf haben können. Warum sind letztendlich Konsumenten, um die es hier geht, warum ist das nicht passiert? Hier wäre also eine Möglichkeit, auch was zu tun. Sag mal, hier hat gerade der Axuse oder sowas, in den Chat gepostet, ihr benutzt viele komplizierte Worte. Kann man dazu vielleicht was sagen? Ja, das stimmt. Also wenn wir hier von Substitution vorhin sprechen und so weiter, sollten wir versuchen, das doch ein bisschen einzudeutschen. Ich finde gut, wenn jeder fragt bei Worten mit oder die Zierze. Ja, wir haben nämlich ein Problem, wenn wir dieses Programm formulieren, dann wollen wir auf der einen Seite natürlich, dass es inhaltlich korrekt ist und dass sich Leute, die sich fachlich mit dem Thema auseinandersetzt, dass die ihre Punkte wiederfinden können. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich, dass der potenzielle Leser, also unser Wähler, dann diesen Text auch verstehen kann. Und der Spagat ist manchmal ganz schön schwierig. Ja, Kalkus, du sagst es, da Experten unter sich, genau das versuchen wir zu verhindern. Ja, aber es gelingt uns halt auch nicht immer so ganz. Deswegen bitte nachfragen und auch zum Beispiel im Wiki-Arguments oder im Wiki oder sonst wo, die Diskussionsseiten sind immer offen, und wenn die Wikipedia nicht sofort ausspuckt, worum es geht, dann bitte direkt nachfragen. Auch jetzt hier, das schadet überhaupt nichts, wenn wir das im Podcast haben, jederzeit, gell? Ja, dann möchte ich gerne gleich eingreifen. Der Axios hat gerade auch nochmal eine Frage nachgeschoben. Was bedeutet NAT-Studie, die Abkürzung? Das ist eigentlich keine Abkürzung, sondern diese Studie ist nach David Nutt, N-U-T-T, benannt. Der war lange Zeit drogenpolitischer und suchtpolitischer Berater der britischen Regierung. Und als er sich eben dahin entwickelt hat, Abschied zu nehmen, dass er dann Einfluss nehmen wollte auf die englische Regierung, diese repressive Drogenpolitik abzulegen, ungefähr was wir auch fordern, da wurde er dann quasi gefeuert. Und er ist ein wirklich über Jahrzehnte ein sehr anerkannter Spezialist und ein Wissenschaftler, der sich eben rein sachlich und ganz fundiert mit allen möglichen Aspekten und Argumenten rund um das Thema Drogen und Sucht auseinandergesetzt hat. Und herausgekommen ist eben eine sehr viel beachtete Studie, die in Fachkreisen ja schon so eine Marke ist. Das wär's. Olli, vielleicht kannst du den Link, wenn du den hast, mal hier reinposten, oder vielleicht können wir sonst auch auf eine Seite verweisen oder im Wiki bei uns, wo wir diese Links dann nochmal drin haben. Also er ist auch der Erste, der den Mut hatte, die Verhältnisse, also die Relationen mal wirklich darzustellen. Ja, und das trifft dann natürlich auf eine sagen wir mal, mit dem Faktum oder dieses Faktum gerne von sich weisende Politik, die jetzt sagt, oh, jetzt haben wir eine legale Droge, Alkohol, ne, liegen die Leute alle unterm Tisch, das ist ein echtes Problem und das will man natürlich nicht. Ne? Nicht in England mit seiner Pappkultur und wahrscheinlich auch nicht in Deutschland. Ne? Das wäre viel angenehmer gewesen, wenn da rausgekommen wäre, oh, Heroin ist ganz, ganz böse. Ne? Aber der ist wirklich gefeiert worden. Ne? Er ist nicht freiwillig gegangen oder sowas, sondern er ist wirklich nicht mehr Berater der britischen Regierung seither. Ne? Das war, wann war das? 2009 oder? Ja, wir können 2007. Wir kriegen ja gleich die Studie nochmal gepostet. Ist übrigens mit ein bisschen Anmeldetricks und sowas auch im Volltext runterladbar mit vielen interessanten Grafiken. Kann man wirklich jedem, der sich mit dem Thema mal auseinandersetzen möchte, nur wärmstens ans Herz legen. Wer Echo denn da? So, wo sind wir denn in unserem Antrag? Jetzt haben wir den Verbraucherschutz gehabt. Jetzt kämen die Amorphin-Programme dran. Christine, was ist denn eigentlich die Amorphin? Ja, also Modul 7, da geht es um Konsumenten. Und Heroin macht hochgradig körperlich abhängig. Aber Spiegel können bei von reinem Heroin alt werden, sofern sie auf sich achten. Es ist möglich, mit Heroinkonsum ein völlig normales Leben führen. Also die schlimmen Auswirkungen, die wir so oft auf Straßen sehen, die entstehen eher durch Verbot und die Kriminalisierung. Mittlerweile gibt es zwar Ersatzmittel, zum Beispiel Methadon, das ist ein ganz verbreitetes, aber diese Ersatzmittel lindern nur die körperlichen Zugsinn. Die Psyche wird befriedigt. Und die Folge ist dann halt auch häufiger Beikonsum von schlimmeren oder von Kokain, zum Beispiel Crack oder auch Benzodiazepinen, also Tabletten, Valium zum Beispiel. Und diese Ersatzmittelprogramme sind aber immer noch auf Abstinenz ausgerichtet. Das heißt, das Medikament wird oft über einen Zeitraum nur verschrieben. Die Hürden und Kontrollen sind sehr hoch und die Ärzte werden auch sehr stark unter Druck gesetzt von Krankenkassen zum Beispiel. Und zusätzlich gibt es auch Diamorphin-Programme. Diamorphin ist so eine Art synthetisches Heroin, aber da sind die Hürden und Auflagen noch, sodass halt ganz viele Süchtige nicht dran teilnehmen können. Was sind das für Hürden, Christine? Ja, also zum Beispiel, dass eigentlich nur sehr kranke, fast tote Süchtige genommen werden, also übertragen, ne? Also die stehen halt wirklich nicht allen liegen offen. Und dann ist es halt so, das kann wirklich nur gespritzt werden und dann muss vor Ort konsumiert werden. Das heißt, dass wirklich ein Süchtiger mindestens zweimal am Tag in eine Ambulanz fahren muss, kann nämlich nur von Ambulanzen oder Stellen ausgegeben werden. Ärzte dürfen die Diamorphin gar nicht verschreiben und am Wochenende bekommen die Süchtigen dann Methadon, was natürlich auch nicht wirklich. Und deshalb müssen hier wirklich ganz stark Hürden gesenkt werden und alles gelockert werden. Es müssen andere Einnahmeformen geschaffen werden, zum Beispiel Diamorphin ist ja auch in Blättenform. Das müsste auch möglich sein, dann zu Hause Ärzte müssen es auch schreiben können, zum Beispiel. Und der Patient sollte sowieso die Wahl haben, welches Medikament ihn am besten geeignet ist, ob Methadon oder Diamorphin oder andere Morphinpräparate. Das kann er dann mit dem Arzt entscheiden, je nachdem, welche Ziele er auch hat. Auf lange Sicht eignet sich natürlich auch die Echtstoffvergabe am besten. Aber kurzfristig können wir halt wirklich durch eine Ausweitung und Lockerung der Diamorphin-Programme schon sehr, sehr viel für die Menschen. Und wichtig ist natürlich auch eine umfassende soziale Betreuung, also nach Bedarf. Jetzt, wenn jemand keinen Bedarf danach hat, dann natürlich nicht. Aber wichtig ist halt, dass wir halt auch sozial betreut werden. Diese Programme, die haben sich halt auch, es gibt halt Studien schon. Und das hat sich halt sehr als sehr erfolgreich erwiesen. Also viele Süchtige, also im Moment kommen ja wirklich nur Kranke oder kaputte Süchtige in diese Programme. Und die konnten sehr stabilisieren, also teilweise arbeiten. Wobei natürlich wirklich, wenn man zweimal am Tag da in die Ambulanz muss, das macht es natürlich auch schwer zu arbeiten. Deshalb ist es halt auch ganz wichtig zu lockern. Und die kriegen ja dann einen Reinstoff. Ne? Das wird ja dann unter medizinischen Bedingungen verabreicht. Das heißt, es gibt auch nicht die Problematik, dass da im Straßenheroin jetzt alle möglichen Zusatzstoffe, Streckstoffe und anderes Zeugs, was einen krank macht, drin ist. Ja, genau. Also momentan wäre halt das Medikament Diamorphin halt synthetisches sozusagen, weil halt der Echtstoffvergabe hier in Deutschland noch nicht möglich, zumindest nicht ohne, dass man das Betäubungsmittelgesetz ändert und das würde dann wahrscheinlich auch noch lange dauern. Haben wir zwar auch vor, aber das ist natürlich alles hin und erfordert einen langen Kampf, den wir auch führen werden. Warum haben eigentlich Süchtige oftmals Probleme mit Methadon? Wirkt das irgendwie anders als der Ich-Stoff? Ja, das wirkt total anders. Also erstmal, also für einen Nicht-Süchtigen knallt das natürlich auch. Das ist nicht auch gefährlich. Aber für Süchtigen lindert das halt Bezugs- und Nebenwirkungen sind aber schlimmer. Also sie kommen damit oft klar, das hält sich ja einfach auf. Also ein Süchtiger, der wirklich täglich Heroin nimmt, der ist halt auch, also ja, der